An meinem Kinder sprießt ein schöner Bart. Ja, mit so einem Bart, da macht man richtig Start. Und wenn ein Bösewicht mit einer Schere naht, dann sag ich fort mit dir, ich liebe meinen Bart. Ich trage Bart, ich bin behaart, denn so ein Bart gehört für mich zur Lebensart. Drum trage ich Bart und bin behaart. Ja, erst ein Bart macht einen Mann so richtig smart. Ich gehe gern mit meinem Bart ins Bad. Da gönne ich meinem Bart im Bad ein Bad. Sprühe ich Haarspray in den Bart, dann wird der Bart im Bad ganz hart. Doch spüle ich's aus, dann ist der Bart auch wieder zart. Ich trage Bart, ich bin behaart. Denn so ein Bart gehört für mich zur Lebensart. Drum trage ich Bart und bin behaart. Ja, erst ein Bart macht einen Mann so richtig smart. Gestern habe ich mich mit einer Frau gepaart. Und das ist kein Wunder, denn sie hat einen Damenbart. Ich muss schon sagen, darin bin ich sehr vernarrt. Und darum denken wir auch jetzt schon an Heirat. Ja, sie trägt Bart, sie ist behaart. Denn so ein Bart gehört für sie zur Lebensart. Drum trägt sie Bart und ist behaart. Ja, erst ein Bart macht eine Frau total apart. Der Nachbarsbub ist 12 und heißt Lennart. Natürlich trägt Lennart noch keinen Bart. Nur so ein paar Härchen, eher ein Konglomerat. Ich sag, Bub, aus dieser Saat, da wird einmal ein Bart. Er will einen Bart, er will's behaart. Denn so ein Bart gehört für ihn zur Lebensart. Drum will er Bart und will's behaart. Ja, so ein Bart macht einen Bub erst richtig smart. Mein Nachbar Hermann mit den Füßen scharrt. Man will ins Wirtshaus, doch die Frau spült noch mit Gart. Er sagt, oh Mensch, ich wart. Dann winkt er ab und krault sich einfach seinen Bart. Er trägt einen Bart, er ist behaart. Denn so ein Bart gehört für ihn zur Lebensart. Drum trägt er Bart und ist behaart. Ja, erst ein Bart macht einen Mann so richtig smart. Ich aß ja früher gern mal eine Tart. Doch das Gebäck, es klebte stets bei mir im Bart. Jetzt habe ich mir die Tat gespart, erst Dampf gegart oder Salat. Nur leider schmeckt das Ganze eigentlich ziemlich fad. Ich trage Bart, ich bin behaart. Denn so ein Bart gehört für mich zur Lebensart. Drum trage ich Bart und bin behaart. Ja, erst ein Bart macht einen Mann so richtig smart. Ich gebe euch einen guten Rat. Tragt Bart, Bart, Bart, Bart, Bart, Bart, Bart, Bart.